honen kate. Benizo batek tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See Spion im Café. Wenn ich sowas seh tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See. Wenn ich sowas seh, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, wenn ich sowas seh, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, das hat mir